Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen zum Omnibus. Im Omnibus. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Hallo Holger, alte Säge. Thema heute: Wohnmobile. Mein Stift schreibt nicht. Das Häuschen auf Rädern, sehr schön. Ich habe mir letztes Jahr einen Campingbus gekauft. Aha, du bist also auch einer von denen. Ich bin einer von denen, ja. Ich bin jetzt jahrelang drum rumscharwenzelt, hatte dann eine Zeit lang so einen VW Caddy, Hochdachkombi in Langen mit einem variablen Umbau hinten drin. Also ich konnte ihn als Fünfsitzer und als Bett benutzen, was irgendwie ganz geil war. Aber das große Problem bei diesen Caddys ist ja, dass du kannst entweder damit fahren oder darin schlafen. Aber wenn du an deinem Ziel ankommst und gefahren bist und es regnet in Strömen, musst du raus. So. Kannst also jetzt nicht vom Fahrersitz durchgehen nach hinten und dich hinlegen, und weil das, du erst zwei Stunden umbauen musst. Genau, und das ist scheiße, habe ich gemerkt. Ja, und dann habe ich letztes Jahr gedacht, ach, wer weiß, ob wir das alles überleben hier. Nimm was von deinem Rentengeld, und habe einen Campingbus gekauft. Und ich fürchte, dass ich zur Gasprüfung muss, bevor das Ding 10.000 Kilometer runter hat. Weil du die ganze Zeit irgendwo am Seeufer stehst. Das ist scheiß Pandemie, die Karre die ganze Zeit rumsteht. Na, aber wieso? Du kannst doch fahren, kannst du doch damit. Ja, aber wohin will ich denn damit? Ich fahre ja nicht. Überall hinfahren. Na, ich finde Autofahren ja gar nicht so geil, ne? Na gut, das muss ja nicht weit sein, ja? Aber die Weiten Brandenburgs zum Beispiel, dann bist du 50 Kilometer bist du quasi im Dschungel. Ja? Ja, das stimmt. Also das Problem ist ja, er ist orange. Hokkaido Orange Metallic. Das heißt, wenn ich irgendwo wild campe, die ersten, die mich sehen, ist sie schmieren. Du, ich könnte dir eine Telefonnummer geben von einem Folierer, der macht dir da wirklich NATO-Flecktarn drauf. Das glaubst du gar nicht. Der verschwindet für mich, der Wagen. Ich weiß nicht, ob ich Autofolie. Lass mal. Also, pass mal auf, Holger. Ja. Wir ziehen die Sache jetzt erstmal grundsätzlich auf. Caddy ist ja, also Subcompact, wenn man so will. Ob der schon als Wohnmobil geht, der ist zwar mobil und man kann da drin vielleicht schlafen. Oh du, ich hatte sogar aber wohnen, ich richtig eine Küche wohnen. Drin sogar. Also ich habe eine kleine Spüle. Stell dir vor, du bist zu zweit. Dann wird's eng. Und es regnet drei Tage durch. Na, da nee, das ist nee. Ja, das. Wir hatten das mehrfach die Karre aufbauen bei strömendem Regen. Das ist überhaupt kein Spaß. Deswegen sage ich, so kleine Fahrzeuge oder kompakte Fahrzeuge sind eher keine Wohnmobile, sondern Dormobile. Was für Mobile? Dormir, französisch. Dormir. Schlafen. Dormobil. Ja, Dormobil. Ja. Also da kann man vielleicht mal schlafen oder auch zweimal oder dreimal, ja, ein verlängertes Wochenende. Aber wohnen ist nicht. Nee, wir haben eine ganze Woche auch damit gestanden, das geht auch. Also du fährst dann halt an dein Ziel, Campingplatz oder sonst was, damals war es das Chaos Communication Camp, und haust dann da so ein Busvorzelt dran und der erweiterst die Karre halt. Okay. Und hast dann im Grunde ist dann aber auch das Auto nur noch dein Bett und Das wird nicht nass, wenn es regnet, weil du keinen Zeltplaner hast. Okay, und damit bist du dann natürlich auf die schöne Jahreszeit begrenzt. Genau. Und ein echtes Wohnmobil, was ja anfängt bei, also VW-Bus plus. Mit einem VW-Bus, da geht es dann schon. Da musst du eben nicht umbauen, wie du sagst. Da kannst du tatsächlich wirklich durchgehen und dich sofort hinlegen. Ja, ich finde den VW-Bus ein bisschen unattraktiv. Also ich habe einen Westfalia Nugget, also einen Transit. Mhm. Der hat ein breiteres Bett. Weil der VW-Bus, der hat ein sehr schmales Bett. Der ist ja auch eine Nummer größer. Der Transit ist ja eigentlich eine Nummer größer. Ach. Als der VW-Bus. Echt? Naja, also der ist einfach voluminöser. Kann man auf jeden Fall sagen. Das heißt, das fühlt sich nicht nur so an. Also ich denke mal, wenn ich dann so VW-Busse sehe, der sieht aber klein aus. Das heißt, die sind wirklich kleiner? Naja, die haben eine andere Architektur. Also okay. Ich wüsste jetzt die Radstände und die Außenmaße nicht, aber der Transit ist... Also 4,95 ist er lang und mit diesem Aufstelldach 2,06 Meter, glaube ich, hoch. Hängt ja auch davon ab, wie der Kasten designt ist. Nicht? Und der Transit ist ja seit, weiß ich nicht, Ende der 80er, ist der eben wirklich wie ein Würfel. Ja, der hat's ja damals, der fing damit an und irgendwann zogen alle nach, um eben wirklich ein Maximum an Ladekapazität zu schaffen. Und das hat eigentlich ja nur Vorteile. Ja. Nicht? Man braucht ja keine extrem windschlüpfrige Karosserie, weil man ja ohnehin nie deutlich schneller fährt als 120, 130. Nee, da wirst du irre von. Ja, wird dann auch laut. Ja. Nicht? Und danach kommen ja dann die größeren, also alles so Sprinter, Ja, da finde ich, wird's ja dann auch erst interessant. Also du hast dann, also das, dieser Bus ist, also der ist wunderbar. Ich habe vor allen Dingen ist auch diese Raumaufteilung in dem Transit ist sehr schön. Also du hast da in den normalen Bussen ist ja dieser Küchenklotz an der Seite, dann hast du daneben die Sitzbank und der Transit hatte die Küche hinten quer eingebaut und du kannst nach hinten durchlaufen. Das heißt, du hast im Grunde, wenn du dann noch das Dach hochstellst, hast du so weit wie eine Dreiraumwohnung. Ja, du hast halt vorne dann deinen Tisch mit den vier Sitzen. Erst hinten die Küche, wo du drin arbeiten kannst, und oben das Schlafzimmer. Kannst du auch von außen an die Küche ran? Wie? Also wenn du jetzt die Heckklappe aufmachst oder die Hecktüren? Ja, genau, dann steige ich in die Küche ein sozusagen. Von hinten? Ja, genau. Na, bitte, dann bist du auch schon mal was. Ja, ist extrem praktisch. Das Einzige, was aber fehlt, er hat kein Klo. Also es gibt ein Fach, da kannst du so ein Porta-Potty reinschieben. Mhm. Es gibt auch Trenntoiletten mittlerweile, die da exakt reinpassen mit Abluftanlage, Doppelstation. Das mag für uns beide so Anekdötchen sein, aber ich kenne Damen, für die ist das allererste, was angeguckt wird. Naja, ich bin über 50, wenn ich nachts aufwache, muss ich pinkeln. Ich habe überhaupt. Damit sie nicht am Baum. Na, du willst halt vor allen Dingen nicht quer über einen Campingplatz oder sonst wo laufen. Du willst eigentlich nur schlaftrunken irgendwo hin und irgendwo rein lullern. Okay, na dann bist du, wie gesagt, dann hast du ein Problem. Dann bist du eine Nummer größer. Nicht? Ja, dann kommen wir in die Ducato-Klasse. Nicht? Also mindestens Sprinter. Ne? Also da hast du dann teilweise schon Nasszellen drin. Ne? Naja, aber ich sag jetzt mal Ducato-Klasse, weil Sprinter ist zu teuer. Ne? Also wenn du als Basisfahrzeug einen Sprinter nimmst, du kannst ja mal gucken, was die so kosten. Habe ich mir noch nie Gedanken darüber. Es ist ein 10.000 Euro Unterschied. Nur durch das Basisfahrzeug. Ist der auch diese 10.000 Euro Unterschied wert? Also ist der Mercedes ein so viel besseres Auto, dass sich diese Investition lohnt? Jein. Ja, also erstmal im Neuzustand natürlich nicht. Ja, aber sobald dann Probleme auftauchen, da ist man wahrscheinlich mit einem Mercedes-Fahrzeug, was die Diagnose eines Problems und die Reparierbarkeit betrifft, besser aufgestellt. Okay. Also aus meiner Erfahrung, wenn mich Leute anrufen, ja, die, weiß ich nicht, die gelbe Lampe geht an oder der rußt wie verrückt oder so, das sind immer Ducatos. Was natürlich daran liegt, dass Ducato im Wohnmobilbereich, weiß ich nicht, 75% aller Verkäufe macht. Eben des geringen Preises wegen. Ja, also was macht Fiat denn da falsch? Also das. Naja, Fiat macht da erstmal nichts falsch, nicht? Also grundsätzlich sind die Autos gut. Das sind ja, also diese Hand, auch so eine Handwerkerkisten, nicht? Genau wie ein Crafter oder ein Sprinter. Ja. Die Kombination und die Kompatibilität des Wohnmobilaufbaus mit dem Rest, das ist immer das Problem. Du musst ja den, je nachdem, was man jetzt hat, ob man jetzt einfach nur so einen ganz normalen ausgebauten Kombi hat oder ob man einen Teilintegrierten hat, also hinten mit einem Wohnwagen hinten auf die Kabine drauf. Genau, oder gibt ja auch die Vollintegrierten, wo also quasi alles komplett vom Wohnmobil. Nur noch Fahrwerk und Motor im Grunde. Genau, oder du hast so Nasenbär, also das sind immer andere, die dann aus dem Basisauto das Wohnmobil machen. Ja. Und die Kompatibilität der Elektrik-Elektronik, die stellt dann immer das Problem. Ach echt? Mhm. Ich hätte es nicht gedacht. Also, das heißt, der Ducato ist eigentlich ein sehr robustes Fahrzeug und weil ich ihn umbaue zum Wohnmobil. Das hört sich jetzt ein bisschen überzogen an. Ja, mein Gott, aber, ja. Aber die Menge der Anfragen oder Probleme, die mir als Frage gestellt werden, die haben immer Devi Ducato bei mir. Ist ja krass. Ja. Komischerweise, also Leute, die ich frage, nö, haben sie nicht. Es mag eben daran liegen, dass es eben sehr, sehr, sehr viele gibt. Und dann hast du das kann auch sein, dass es wie bei Schwalbefahrern. Mein Motorradschrauber hat immer gesagt, Schwalbefahren macht Amnesie. Ja, weil die Dinger sind eigentlich ständig im Arsch, aber kein Schwalbefahrer erinnert sich an den letzten Schaden. Okay, also jedenfalls sind diese Dinger aber dann, wenn man die sich ansieht, egal was da jetzt für ein Basisfahrzeug drunter ist, da fängt es dann erst eigentlich an, wirklich wohnmobil zu sein. Nicht? Du kommst rein, du hast. Also je nachdem, entweder hast du eben diesen Nasenbär oben mit einem Dachbett. Alkoven, ja. Es geht letzten Endes ja immer, wenn man sich jetzt fragt, welches Wohnmobil will ich denn haben. Die erste Frage, die man sich stellen muss, wie will ich schlafen? Ja, wie will ich schlafen? Haben wir da einen Schnarcher dabei? Muss man da zumachen können? Gut, aber das so gut kriegst du das ja nirgendwo abgedichtet, dass du, also dann brauchst du irgendwie ein 12-Meter-Fahrzeug. Naja. Der eine muss vorne, der andere hinten schlafen. Okay, und drei Türen dazwischen. Aber eine gewisse Breite will man schon haben. Dann sollen die Betten übereinander liegen. Gibt's ja auch im Heck zwei, die übereinander liegen. Will man klettern oder will man nicht klettern? Es gibt ja welche, da zieht man dann den Tisch raus und legt da noch ein Polster dazwischen, dann hat man eine komplett durchgehende Liegefläche. Sehr, sehr komfortabel. Also die Frage muss man sich als erste stellen, wie viele Leute sollen da rein und wie will ich schlafen? Ja. Dann eben die Toilettenfrage. Da gibt es inzwischen auch hochintelligente Geschichten. Ja, also Klo. Und wenn man eben mal nicht aufs Klo muss, dann klappt man eine Wand nach vorne und da kommt dann die Dusche. Kommt die Dusche raus, ja. Also schon super, obwohl... Wobei ich mich immer ein bisschen wundere, also ich finde, ein Klo an Bord zu haben, finde ich eine gute Sache. Ich finde auch die Idee, eine Nasszelle zu haben, eine gute Sache, damit du halt nicht alles vollsaust. Mhm. Aber eine Dusche, da ist dann vielleicht Platz für, weiß ich nicht, du passt da vielleicht rein in so eine Dusche, ja, aber du bist halt auch 1,70 Meter und du meinst und, einen Kopf größer als ein Setzei? Genau, ich bin einen Kopf größer als du, ich bin 40 Kilo schwerer als du, wenn nicht noch mehr. Wenn ich in so eine Wohnmobildusche, ich habe noch nie eine Wohnmobildusche betreten, in der ich gedacht hätte, ah, hier kann man duschen. Ja. Sondern ich habe immer da drin gestanden, habe gedacht, so, wer duscht mich jetzt ab? Wer stellt das Wasser an? Genau. Na gut, aber die ist ja auch, so eine Wohnmobildusche ist ja kein Badezimmer in dem Sinne. Ja. Also das ist schon nicht, nur wenn man jetzt wirklich mal in the middle of nowhere ist, wo eben kein Campingplatz und keine Infrastruktur ist, dann kann man die mal benutzen. Nicht? Na, so als Nasszelle finde ich das halt super. Und da denke ich dann auch immer so, ich habe total oft, also ich gucke mir sehr viel dann auch auf YouTube an und so, weil natürlich hätte ich eigentlich gerne was Größeres. Ich finde meinen Bus toll, aber den habe ich vor allen Dingen deswegen, weil ich wohne in der Stadt. Ich wollte ein Fahrzeug haben, ich wollte Dual Use haben. Das heißt, ich wollte ein Ding haben, was ich als PKW benutzen kann. Genau. Und da bist du mit so einem Nasenbär ja schon aufgestellt. Kommst du mit deinem Nugget in ein Parkhaus? Wie hoch ist der? 2,5 Meter oder 2,6 Meter. Also es ist knapp. Ich komme rein, aber manchmal, das hatte ich jetzt gerade in Köln, in Weiden, also draußen am Stadtrand ist so ein Einkaufszentrum. Da musste ich hin, weil da ist ein Apple Store und ich musste das kaufen. Und in diesen Parkhäusern, da hängen doch dann oben auch immer diese Schilder, so hier rechts lang, Ausfahrt da, hier nicht reinfahren und sowas. Und ich habe tatsächlich eins davon touchiert, weil eins ein paar Zentimeter tiefer hing und das habe ich halt mitgenommen. Aber ja, ich komme gerade so rein in Parkhäuser. Also normalerweise sind die Parkhäuser ja immer so 2 Meter. Ja. Also du kommst mit einem VW-Bus, kommst du da durch. Das obwohl, das war noch ein T2, das ist schon sehr lange her. Kessler im Überschwank sprintete die Rampe hoch. Ja. Ja. Und oben auf der Kante federte der Bus raus und haute sich quasi die Stirn oben an so einem Querträger an. Ja. Es donnerte wie verrückt. Ja. Es ist nichts weiter passiert, nur das Dach war eben verbeult. Ja. Ne? Also ja, es ist wirklich just. Ja. Es geht gerade so. Ja. Ne? Nee, aber eigentlich, wo waren wir? Genau, Dual Use. Also meiner ist halt 4,95 lang, das ist okay. Und sobald du aber irgendwie was Richtiges haben willst, so eine Nasszelle haben willst. Die kommen ja dann bei 5,70. Es gibt die kriegst du mit 5,50, 5,40, die haben dann hinten quer noch so ein Bad hintergebaut. Ja. Aber das ist alles... Nein, man muss überlegen, was man machen will. Nicht, wenn man jetzt also wirklich die City-Reise machen will, dann kommt man quasi an so einem kompakten, wäre dann schon fast ideal. Ja. Wobei man sich dann die Frage stellen muss, ja, will ich denn da jetzt in der Innenstadt eigentlich drin in meinem Auto schlafen, ja, und alle gucken mir quasi in Ausschnitt? Kommt drauf an, also gibt ja genug Möglichkeiten, sich irgendwo hinzustellen, wo dir keiner reingucken kann. Also gibt ja genug Parkmöglichkeiten, gibt eine sehr schöne App, Park4Night heißt die. Da ist halt so ein Community-Ding auch, ne? Kannst halt eintragen, hier kann man super parken, da guckt auch keiner. Mhm. Das geht schon, aber ich denke auch, also selbst wenn ich eine Tour in eine Stadt mache, würde ich nicht in der Stadt stehen wollen. Nee, naja, also lieber am Stadtrand. Mit 75 oder 6 Meter Ding findest du da ja faktisch in der Innenstadt auch keinen Parkplatz. Nee, wird schwer, wird wirklich schwer. Also da musst du dann wirklich schon in so komische Siedlungsgebiete fahren, wie ich wohne da im Fliegerviertel in Tempelhof, wo du ja im Grunde so eine Einfamilienhausstruktur hast. Und selbst da kriegst du nachts um 11 kriegst du auch keinen Parkplatz mehr. Genau, also die Frage stellt sich eigentlich gar nicht. Nicht nur, wenn man eben unbedingt in die Stadt fahren will, da bist du mit deiner Ex-Caddy-Kutsche wahrscheinlich perfekt aufgestellt. Ja, wobei der auch schon recht lang ist. Ne? Also ein Caddy Maxi, der hatte, glaube ich, 4,65 oder sowas. Also er war nur unwesentlich kürzer als mein Bus jetzt. Mhm. Fühlt sich halt nur kürzer an. Also, aber okay. Ja. Ist also jedenfalls die Bus-Variante ist wahrscheinlich ist der Kompromiss, oder? Ist der Kompromiss. Zwischen Komfort und Wendigkeit. Ja, und ich finde aber tatsächlich den Komfort in diesem Nugget, ich habe lange gebraucht, bis ich dann, also das kostet auch ein Schweinegeld, ja. Also ich muss echt noch einige gute Jahre haben, um das wieder auszugleichen für meine Rente. Mhm. Ich habe echt gesagt, vielleicht habe ich dann bessere Laune die nächsten 10 Jahre und kann darum besser arbeiten und mehr Geld verdienen. Aber also, so, sag mal eine Hausnummer. Also was hast du bezahlt? 40.000 kosten die Dinger, wenn du die neu kaufst. Und dann bist du dann, wenn du dann noch 8.000 Euro drauflegst, also knapp 50, kriegst du schon einen Alkoven. Da kriegst du einen Kühlschrank für. Ja, also diese weiße Ware, die überall rumfährt. Genau, die weiße Ware, genau. Ja, die kriegst du. Und wenn man dann weitere gar nicht 10.000 drauflegt, dann kriegst du ein VW California. Ja. Die sind so prohibitiv teuer, die Dinger. Ja, ja. Also unglaublich. Und ist halt letztendlich dann, wenn du dann in California hast, hast du eine Karre, die wesentlich unkomfortabler ist als meine. Ja. Das ist dann tatsächlich noch so ein Ding. Wir sind dann, wir haben es tatsächlich geschafft, trotz Reiseverbote und was wir alles haben hier in der Pandemie, eine Woche an Gardasee zu fahren und haben da dann auf dem Campingplatz gestanden. Und dafür ist der super. Also das ist dann tatsächlich auch noch nicht mal mehr richtig ein Kompromiss gewesen. Das Einzige ist halt, du hast keine Toilette da. Du musst den halt einen Porta-Potty reinstellen oder irgendwelche, weiß der Geier, behelfst, was die LKW-Fahrer halt auch so machen, wenn sie irgendwie stehen. Und du kriegst halt diese Kastenwagen, also diese 6-Meter-Dinger, die kriegst du teilweise auch schon für 40.000, 45.000 Euro. Und dann hast du halt einen mit einer kleinen Nasszelle drin. Wobei kriegst du eben nicht, nicht. Wenn du heute losgehst und dir einen kaufen willst, dann sagen die ja, Juli 22 ist dann Liefertermin. Ja. Ja, die Dinger sind komplett ausverkauft. Ja. Da ist nichts zu machen. Und wenn du jetzt, gibt ja ehemalige Mietwohnmobile, die man jetzt gebraucht kaufen kann. Also die gehen ja immer bloß ein halbes Jahr oder ein dreiviertel Jahr. Das ist ja ein Geschäftsmodell, hat mir mal einer von diesen Vermietern erzählt. Die kaufen halt ganz direkt 20 Stück, vermieten die über die Saison und Ende der Saison verkaufen die praktisch zum Einstandspreis. Genau, die sind gerade mal 5.000 Euro billiger als Liste und haben aber 25.000 auf der Uhr. Ja. Ja, ganz überraschend. Also ich habe letztens mich da mal so ein bisschen schlau gemacht. Also das ist eine echte Boombranche im Augenblick. Ja, ja. Die verkaufen keine Wohnmobile, die verteilen nur noch. Ja. Also da hat man auch kaum eine Auswahlmöglichkeit. Das heißt immer, entweder sie nehmen den in der Farbe oder einer von den 5 anderen, die hinter ihnen stehen, nimmt den. Ne? Ja, du kannst es jetzt bestellen. Ich weiß, ich hatte dann, als ich meinen bestellt habe, hat dann eine Kollegin aus der Redaktion meinte, boah, ich will auch sowas. Hat dann ihren Mann agitiert und dann haben sie noch 3 Wochen gebraucht oder 4 Wochen, haben dann auch einen bestellt. Ich hatte meinen bestellt im März, glaube ich, und habe den bekommen Ende September. 2020, genau. Und die haben bestellt, ich glaube, dann irgendwie im Mai, Juni rum. Also 3 Monate später? 3 Monate später, also die haben den heute noch nicht. Ja, da haben wir es. Du, aber wie wird's denn jetzt im Moment? Also es sind wirklich satte, fette, zweistellige Steigerungsraten immer gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Was wird denn so in, also gehen wir mal davon aus, dass irgendwann die Corona-Diskussion ad acta gelegt ist, also nicht mehr die Schlagzeilen dominiert. Was passiert dann mit dieser Wohnmobilflotte, die in Deutschland zugelassen ist? Interessante Frage. Ich glaube, dass sehr viele Leute dann feststellen werden, dass es eigentlich doch geiler ist, irgendwo im Hotel zu schlafen. Meinst du, dann gibt es eine Schwemme und die könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Also im Moment hast du ja tatsächlich, also ich habe den Wagen recht günstig bekommen. Also es ist wahnsinnig viel Geld. Ich habe noch nie so viel Geld für irgendetwas ausgegeben in meinem Leben. Wie gesagt, meine Rentenversicherung, die jetzt irgendwie bei mir auf Rädern steht. Die Rentenversicherung auf Rädern. Aber ich würde den jetzt, der hat jetzt 6.000 auf der Uhr, und ich würde den jetzt für mehr als den Neupreis verkauft kriegen, den ich bezahlt habe, was irgendwie völlig absurd ist. Und ich denke mal, du wirst die in ein paar Jahren, wirst du die Dinger alle hinterhergeschmissen kriegen. Ja, klar. Wann greife ich zu? Ja, und was holst du dir? Also was nimmst du dann? Nimmst du dann einen Bus oder nimmst du dann was amtlich ist? Hier so Morello, 9,50 Meter. Naja, also dann, wenn so ein Monster dann richtig groß. Winnebago mit so einem Lenkrad vorne drin. Genau, mit Heckgarage für den Smart, ja? Irgendwie sowas. Wie hieß der? Aus dem Westfälischen gibt es so einen Hersteller, der diese Busse umbaut. Ja, ich würde mir wahrscheinlich, also ich muss ja immer alles selber schrauben, würde mir so einen schönen alten U605 oder so kaufen von Daimler, einen alten Bus, wo man vorne die Flügeltüren aufmachen kann. Ach, so ein Ding, ja, okay. Mhm. Aber damit kannst du halt nicht, der verbraucht so viel Sprit, damit fährst du doch dann nirgendwo mehr hin. Naja, aber er hat eben Platz, nicht? Weit fährt man damit, ja. Also das ist halt auch so eine Aber vor allem das eigentliche Problem ist ja, die sind so alt, die haben ja keine Schadstoffklassifizierung. Ja, aber die sind so alt, da kriegst du ein H-Kennzeichen, dann kannst du über. Naja, aber das hilft auch nicht immer überall weiter, nicht? Wenn du Dieselfahrverbote hast, da ist das H-Kennzeichen nicht etwa Green Card. Ja, ja, nee. Da geht es wirklich um die Schadstoffklasse. Ach krass, ich hätte gedacht, das H-Kennzeichen würde das irgendwie auflösen. Also okay. Bei Umweltzonen, ja. Aber wenn jetzt ein Dieselfahrverbot geht, da geht's ja um Euro, alles was unterhalb von Euro 6 ist, darf da eben nicht durchfahren. Ja. Und auch das H-Kennzeichen ist unterhalb von Euro 6. Also denken viele, das H-Kennzeichen als solches ist... Und was das Problem ist natürlich auch, wenn du so einen riesen Teil hast. Also fahr doch mal nach Italien, fahr mal in die Dolomiten damit, fahr mal nach Südfrankreich damit, durch die kleinen Dörfer, wo alle hinwollen. Weißt du, das ist alles schön malerisch und alles ist toll. Fahr da mal mit was anderem durch, mit irgendwas, was länger als 5 Meter ist. Nee. Also da krieg ich ja schon, als wir am Gardasee waren, da gab's schon Situationen, wo ich gedacht habe, hei, ist das eng hier, hei. Und ich fahr halt ein vergleichsweise kleines Teil, ne? Das ist halt schon, Naja gut, das sind alles Aspekte, die spielen eine Rolle bei der Wahl des Wohnmobils. Absolut. Und ich sage ja immer, wenn man Anfänger ist und sagt, oh, gute Idee, mache ich jetzt auch mal, mieten. Ja. Erstmal eins mieten, gibt ja alles, man kann alles erstmal mieten und danach weiß man auf jeden Fall mehr. Obwohl wer heute sagt, so, oh, was der da sagt, gute Idee, mache ich jetzt, zu spät. Also für diesen Sommer ist es zu spät. Könnte ich mir vorstellen, ja. Also es gibt, es und vor allen Dingen, was man vermeiden sollte, ist... für Sie getestet, Herr Kessler. du gehst zum großen so ADAC Wohnmobilverleih, die haben dann irgendwie, ne, ist ja alles gepoolt und dann habt dann irgendwie einen gefunden. Auch eine super, super Firma, in Spandau draußen sitzen die, hat mir dann ein Wohnmobil gemietet und zwar vor ein paar Jahren, um aufs Fusion Festival zu fahren. Mhm. Ein Alkovenkarre, 5,50 Meter lang Alkoven, also ganz toll hinten, ein riesiges Bad, also perfekt. Den habe ich dann nochmal gemietet und habe die Breite unterschätzt. Und bin dann auf dem Columbia-Damm. Da parken doch, also da wo, an der zwischen Moschee und Schwimmbad parken doch die LKW immer rechts links. Mhm. Bin auf dem Columbia-Damm gerade abgeholt, das Ding nach Hause gefahren, eingeladen, wollte dann zu meiner Frau in Friedrichshain und fahre so ein Columbia-Damm lang und es macht auf einmal Kafam! Ich dachte, was war das denn? Spiegel. Ich halte, genau, habe einem LKW den Spiegel abgefahren, mir den Spiegel abgefahren, beziehungsweise die Spiegelverkleidung abgerissen und unten diesen kleinen tote Winkelspiegel, der ist rausgefallen, eine riesige Schramme einmal quer übers komplette Fahrzeug und eine Kante aus der Markise irgendwie rausgehauen. Es war dann, hinterher war das ein Schaden von über 5.000 Euro oder sowas, den ich da erzeugt habe. Hoffentlich versichert. Genau, weil die bieten dir an, machen Sie mal hier so eine Zusatzversicherung, die kostet auch nur, keine Ahnung, 30 Euro, 70 Euro oder so und dann haben sie nur... Ich weiß nicht, wie viel Selbstbeteiligung. Ja, nicht 1.000 Euro, sondern nur 150. Irgendwie sowas, genau. Und das hat mir dann den Arsch gerettet. Mhm. Aber das war dann am Ende der teuerste Urlaub meines Lebens. Also am Ende hat 10 Tage Campingplatz 3.500 Euro gekostet. Naja, so, gut. Also da würde ich aufpassen. Es und ist nicht ohne. Ja. Es gibt Verleiher, da habe ich dann einen gefunden, der sitzt hier in Berlin, in Grünau. Sitzt der, das ist ein Typ, der kauft halt so 20 Jahre alte Wohnmobile, Wohnwagen und sowas alles, möbelt die auf, stattet die vor allen Dingen auch aus und verleiht die für vergleichsweise kleines Geld. Und da hast du dann auch den Vorteil, da ist das Geschirr drin, da ist das Besteck drin, da ist alles drin, was du brauchst. Turnkey, du kannst also hinkommen mit einem kleinen Täschchen und deinem Urlaub starten. Genau, und kannst los, genau. Musst dann halt nur noch deine Bettwäsche hin. Und bei diesen großen Verleihern, die neuen Fahrzeuge haben, die sind halt leer, da ist überhaupt nichts drin. Sind nackig. Ja. Genau, und man muss auch sowohl beim Kauf eines Wohnmobils als auch, wenn man nach einer Mietmöglichkeit sucht, wirklich suchen. Ja, also zum Beispiel ist... Der Markt in Berlin, also wahrscheinlich in allen Ballungsräumen, der ist abgegrast, ist einfach leer abgesaugt. Wenn man aber ein bisschen weggeht, also zum Beispiel, da reicht man jetzt mal bei mobile.de da in der Wohnmobilabteilung guckt, wie viele gibt's eben in unserem Postleitzahlgebiet und wie viele gibt's 300 Kilometer entfernt, meinetwegen bei Hannover. Unter Umständen doppelt so viele, obwohl da ja viel weniger Leute wohnen. Also da muss man dann sich vielleicht auch die Mühe machen und ein Stück anfahren. Ja, sowieso. Spart eine Menge Geld. Da kannst du dann eh auch in Süddeutschland gucken, ne? Also ich vermute mal, das liegt an dieser ganzen Häuslenbauerei und so, aber die Schwaben und Bayern, was da auf dem Markt ist, also es ist einfach mal gefühlt um den Faktor 10 mehr Fahrzeuge auf dem Markt als hier bei uns. Na, du könntest ja dann schon anreisen, nicht? Dann fährst du eben, wenn du nach Italien willst, startest eben nicht in Berlin der Kiste, sondern eben in Füssen und fährst irgendwie mit einem Bahnsparpreis dahin, steigst da ein und gibst ihn dann auch wieder ab und sparst dir eben 800 Kilometer Autobahn, was ja auch ein Thema ist. So haben wir das mit meinem gemacht. Der ist von einem Händler in Bayern. Da sind wir halt, also eigentlich wollte ich mit der Bahn runterfahren damals. Aber dann war irgendwie Pandemie und ich habe gedacht, ja, ist vielleicht Zugfahren irgendwie so auch ungeil. Und vor allen Dingen hätte es 8 Stunden gedauert, weil du einmal irgendwie so um Tschechien drumrum so musst. Das war ganz grauenhaft. Und mit dem Auto dauert es halt nur 3,5 Stunden bis dahin. Und genauso haben wir es gemacht. Wir sind mit dem Auto da runtergefahren, haben den Wagen da bei ihm stehen lassen und sind dann weiter nach Süden. Auf der Rückfahrt war dann schon Übernachtungsverbot in Bayern. Aha. Und Übernachtungsverbot mit dem Beherbergungsverbot. Ja. Also dann wolltest du hab ich dann Campingplatz angeguckt und gesagt, hier können wir bei euch pennen eine Nacht. Mhm. Sagte, ja, kein Problem. Sag ich, wir haben Berliner Kennzeichen. Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Die haben Übernachtungsverbot für Leute aus Hochinzidenzgebieten. Also okay, dann, und was habt ihr gemacht? Autobahnparkplatz. Nö, wir sind dann einfach wieder zu dem Händler, wo mein PKW stand, und haben uns da auf den Parkplatz gestellt und dann bei dem mehr oder weniger schwarz gecampt, weil das merkst du, ob da jetzt ein Bus mehr steht oder nicht, merkt halt auch keiner. Wir haben das Dach unten gelassen, unten geschlafen. Grundsätzlich ist es ja so, du kannst ja eigentlich überall da, wo du parken darfst, darfst du auch schlafen. Zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. So ist es. Genau. Darfst nur keinen Campingstuhl rausstellen, genau. Dann haben sie dich. Oder grillen. Ne? Ja, genau. Wie machen die LKW, wie die Trucker? Die machen doch, also wenn die Wochenendpause haben da auf ihren Autobahnparkplätzen, die grillen ja da, ne? Ja, ich glaube, also ich würde mal vermuten, dass die Behörden da ein Auge zudrücken, weil das sind eigentlich, ich glaube, das sind die ärmsten Schweine, die es überhaupt nur gibt auf der Straße. Ja. Ja. Also das siehst du ja auch dann, wie ich eben Columbia dann sagte, da sind ja im Wesentlichen osteuropäische LKW-Fahrer, die da teilweise wochenlang stehen gefühlt und irgendwie nicht nach Hause kommen, weil sie keine Fracht haben gerade. Und der Chef sagt, nö, solange es keine Fracht gibt, kannst du zusehen, wo du bleibst. Das ist halt auch ein bisschen ätzend. Gut, aber ganz so schlimm ist es nicht mit dem Wohnmobil nicht. Würdest du ein Neufahrzeug holen eigentlich? Du würdest sowieso keine Neufahrzeuge kaufen, ne? Das, im Wohnmobilsektor, ich hab ja gerade gesagt, wenn man jetzt bei PKW habe ich ja gesagt, immer die jungen Gebrauchten, ist die bessere Lösung. Ja. Aber bei einem Wohnmobil, wenn so ein Jahr oder ein halbes Jahr alt und schon 25 auf der Uhr, dann kaum billiger, ja. Da ist die Garantie ja dann auch schon angebraucht. Das Bett ist voll gefurzt. Tja, unter Umständen. Also da würde ich mich wahrscheinlich dann doch lieber off-season um ein ganz neues Wohnmobil bemühen, ne? Neues Fahrzeug. Man kann natürlich auch in 3 Jahren, wenn dann die Pandemie durch ist und die ganzen Leute wieder ins Hotel in Urlaub fahren, da findest du auch genug Bescheuerte wie mich, wo die Karre immer noch nur 6.000 auf der Uhr hat und dann lohnt sich vielleicht. Außerdem sind Wohnmobile im Verhältnis, also wenn man jetzt das Alter betrachtet, viel besser erhalten und besser gepflegt als ein normales Auto, was ja jeden Tag einfach so benutzt wird und auch viel mehr benutzt wird. Das nutzt sich natürlich viel stärker ab. Nicht? Wenn so ein Wohnmobil eben schön nach einem Dreivierteljahr schon 25.000 auf der Uhr hat, dann ist das Langstrecke. Muss ja Langstrecke sein, sonst schafft man so große Strecken natürlich gar nicht und wenn der da eben mit seinem Tempomat über die Autobahn schnurrt, ja, ist wahrscheinlich passiert in einem besseren Zustand der Motor als ganz neu. Ne? Ja. Worauf man achten muss, das habe ich dann auch festgestellt, insbesondere bei diesen Kastenwägen, diese Sprinter und was es da alles gibt, das sind alles 3,5 Tonner. Mhm. Ja, die darfst du halt mit dem Pkw-Führerschein fahren, da hast du unter 6 Metern ist es auf der Fähre billiger oder auf den Brücken, wenn du zahlen musst und so, das ist schon alles sehr gut austariert, aber die sind mittlerweile derart gut ausgestattet mit noch einer Solaranlage und noch hier was und da was und einen Boiler und einen ganzen Pipapo, dass die teilweise wie heißt dieses fahrbereite Leergewicht irgendwie, von 3.183 Kilo haben, dass du da gerade mal noch 300 Kilo zuladen kannst. Und dann hast du einen Fahrer mit 120 Kilo und seine Frau mit 70 oder so. Das heißt, du kannst dann hinterher eventuell dann noch einen Kasten Bier reintun und wenn du den Wassertank voll machst, darfst du schon nicht mehr fahren. Das heißt, du hast 2 Probleme. A, ist das zulässige Gesamtgewicht überschritten. Genau. Und ja, das geht sehr, sehr schnell bei den Dingern. Ja. Und B, fährst du fahren ohne Fahrerlaubnis. Stimmt. Und das ist noch das Schlimmere. Ja, bei mir, also ich würde mit Fahrerlaubnis fahren, weil mein Führerschein ist schon sehr alt. Wir dürfen ja noch irgendwie sowas wie was 7,5. 7,5. Also die alte Klasse 3 darf 7,5. Ja. Wenn du kannst sogar noch einen Anhänger ranmachen, dann kommst insgesamt, glaube ich, 10, 13, irgendwie sowas. 12 ne? Tonnen, 12, ja. Zuggewicht, nicht? Und das, aber du fährst halt ohne Versicherungsschutz. Also das ist halt einfach, ja. Naja, sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, nicht? Und im Zweifel auch mal auf eine Waage fahren mit der Kiste, nicht? Absolut. Und wirklich vor dem Kauf sich angucken. Also da gibt's, ich habe Berichte gesehen von Leuten, die haben sich halt so ein Wohnmobil gekauft, wo sie auch gefragt haben, wie ist denn mit Zulagen? Ja, da kriegst du 350 Kilo rein. Wobei man unterscheiden muss zwischen dem zulässigen Gesamtgewicht, also das, was die Behörde erlaubt, und dem technisch Möglichen. Weil häufig sind die Autos eigentlich 5 Tonner von ihrer Auslegung, sind nur abgelastet, um eben den Führerscheininhabern jüngeren Datum. Was heißt überhaupt ablasten, auflasten? Ist es einfach nur eine Eintragung oder passiert dann auch noch irgendwas mit dem? In vielen Fällen ist es einfach nur eine Eintragung. Ne? Ich dachte, okay, das heißt, es ist überhaupt kein technischer Umbau. Jein, also eine Ablastung ist fast nie ein technischer Umbau. Da wird es einfach nur runtergelastet, also wenn es rechnerisch geht. Mhm. Ja, die Differenz zwischen dem fahrbereiten Leergewicht und dem zulässigen Gesamtgewicht, die kann natürlich nicht null sein. Ja. Ne? Also wenn das Ding leer schon 3,5 Tonnen wiegt, dann ist das ja Quatsch. Ne? Ja. Aber es gab zum Beispiel mal, ich glaube, das, vor einiger Zeit wurden ja Wohnmobile noch anders besteuert als jetzt. Und da wurden dann, irgendwie ging es dann VW T3, da gab es dann härtere Federn, dann wurde der hochgelastet und kam in eine andere Klasse, ja, und war dann plötzlich billiger steuerlich, weil er dann als LKW zugelassen war. Ja, okay. Ja, und da wurde der dann eben aufgelastet, ja, fuhr sich danach bocksteif, ja, weil der natürlich knüppelharte Federn hatte. Kutschenfedern. Ja, das war also eine Dauerbelastungsprüfung für die Bandscheiben. Aber das geht auch, nicht? Dass man dann eben viel mehr zuladen kann, auch tatsächlich mehr zuladen kann. Jedenfalls was die Federn und die technische Abnahme betrifft, ob die Karosseriestruktur dann damit auf die Dauer klarkommt. Das ist auch so ein Thema, das, glaube ich, noch gar nicht so richtig beachtet wird. Also die vollintegrierten, die Alkovenfahrzeuge und sowas, wo dann halt überhaupt kein Basisfahrzeug mehr innen neu ausgebaut wird. Die haben einen großen Vorteil, die sind besser isoliert. Also mein Bus ist praktisch nicht isoliert. Das ist ein Ford Transit. Das ist eine Blechtrommel. Das ist eine Blechtrommel mit einem PVC-Boden drin und eine Spüle und ein Herd. Ne? Ja. Und so. Die richtigen Wohnmobile, also diese weiße Ware, die so unterwegs ist, mittlerweile gibt's ja auch schon mal in anderen Farben, die sind super isoliert, die haben teilweise doppelte Böden, wo du dann unten eine Fußbodenheizung drunter hast und sowas. Genau. Aber das sind eben. Aber wenn dir da einer reinfährt, vor allen Dingen auf einer angemessenen Höhe reinfährt, also irgend so ein Typ mit seinem SUV dir von der Seite kommt, das ist im Grunde ist das eine Pappschachtel, die der da zerschrotet. Der pellt den ab. Das sind ja Rahmenfahrzeuge, das sind ja also Nutzfahrzeuge, LKW, die haben einfach einen fetten Leiterrahmen. Ja. Ja, und das prädestiniert sie ja auch dazu, eben da so eine, eben das Häuschen da oben raufzusetzen. Ja, so tiny aus wie auf die Hänger, ja. Ja, wenn man so will, nicht? Und da, also die Crash-Sicherheit, der ADAC hat da ein paar sehr eindrucksvolle Bilder. Echt? Auf seinen Seiten, musst du dir mal angucken. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ja, und wenn die dann auch noch falsch beladen sind, was natürlich auch noch passiert, nicht? Was die meisten auch machen, weil niemand weiß, wie man so ein Ding belädt. Naja, ich zum Beispiel. Es gibt ja inzwischen genügend How-Tos. Ja, okay, ja. Nicht? Aber, alleine die Heckgarage von so einem großen Ding, nicht? Ja. Da passt der Motorroller rein, da kommt die gesamte Campingbestuhlung rein und die vollen Bierkisten und Gott weiß das alles, dann wird die Kiste plötzlich total hecklastig. Ja, also und dann schlingert wie ein 1600er BMW dann. Ja, genau. Du kennst ja den Unterschied zwischen Übersteuern und Untersteuern, nicht? Was Walter Röhr gesagt hat. Nicht? Beim Übersteuern, da hört man den Baum, in den man einschlägt, und beim Untersteuern sieht man ihn. Würdest du denn grundsätzlich, also hättest du grundsätzlich überhaupt Bock auf so ein Wohnmobil? Weil du hast ja also Fahrzeuge, du hast eine Scheune, also du bist praktisch ein Landhaus. Naja, also ich habe mir vor jenen Jahrzehnten hatte ich natürlich auch meine eigene Pizzeria, nicht? Ein VW-Kastenbus, Matratze drin, Kühlbox, Bierkiste und habe damit 6 Wochen Sommerurlaub gemacht. Ja. Göttlich. Ja. Ja, da warst du aber auch nur 20, ne? Naja, es war perfekt. Ja. Es war einfach perfekt. Genauso musste es sein, ja. Über den olfaktorischen Aspekt in diesem Auto breiten wir mal den Mantel des Schweigens, aber reichte völlig aus. Heute ist so ein Ding sexy, wenn ich dran denke, oh, herrlich. Und dann irgendwie fährst du nachts über die Autobahn, ich bin todmüde, boah, rechts raus, geh nach hinten, oh, wunderbar, perfekt. Dazu brauche ich aber nicht so ein mega Wohnmobil. Ja, wenn ich heute mit meiner Frau einen normalen langen Sommerurlaub mache, Hotel, dann lieber ein richtiges Auto, mit dem man auch Spaß hat beim Fahren, irgendeine geile Kiste, um eben Gardasee hast du erwähnt, da irgendwie schön durch die Berge zu flitschen. Ja, ja, aber machst du ja nicht, weil das machen ja alle. Naja, kommt mal drauf an, wann man fährt. Das stimmt auch, ja. Ja, dann sind die Fahrradfahrer vor dir. Wenn die Autofahrer nicht da sind, die Fahrradfahrer. Ja, wenn man da so irgendwie so vielleicht zu so Ende Oktober, dann ist schon ein bisschen schattig da, dann sind da auch keine Fahrradfahrer mehr. Ja. Aber die Sonne scheint trotzdem. Ja, siehst du, ich hab's genau andersrum. Ich habe mein Leben lang Urlaub im Hotel gemacht. Und habe dann irgendwann gedacht, so, nee, eigentlich ist es viel angenehmer. Du, das ist wirklich eine Einstellungsfrage. Ja, das muss jeder. Das ist ganz witzig, dass ich das aber jetzt irgendwie auf meine alten Tage. Ich war weit über 40, als ich überhaupt Blut geleckt habe. Also als ich gedacht, das erste Mal gedacht. Ich meine, jetzt haben wir den C-Faktor, Corona. Ja, jetzt gibt es eben alle möglichen Restriktionen und das Van Living ist eben ja ein Ventil sozusagen. Da hat man eben die Möglichkeit, einigermaßen selbstbestimmt in der Gegend rumzufahren. Und das macht im Moment den Reiz an Wohnmobilen aus. Nicht, wenn das irgendwann mal wieder vorbei ist. Dann ist das auch wieder so ein alte Leute-Ding wie früher. Ne? Obwohl war es auch vorher schon nicht. Also es gab ja auch schon, das ist ja schon in die jungen Altersgruppen eingesickert über die Jahre. Also das ist jetzt nicht nur Corona, das ist... Naja, du denkst jetzt hier an die, also damals ganz früher die Hippies. Ja, gut, davon dann über Himalaya gefahren sind nach Indien oder so, nach Pona in den Ashram. Da gab's ja wirklich skurrile Kisten. Ja. Und dass die da angekommen sind, aber die sind da angekommen. Ne? Das ist eigentlich das Faszinierende. Hast du irgendwie so ein VW-Bus, wie viel PS hatte so ein T2? 28, 32? Nein, der hatte 50. 50, immerhin. Aber das finde ich eigentlich auch das Faszinierende, dass sie es geschafft haben. Ja. Mit meinem, wenn der erstmal richtig schön heiß war, dann lief der auch. Und ganz erstaunlich, ja, mit seinen 2,5 Litern Öl. Also so, naja, die sind ja auch also massenhaft geplatzt, die Motoren, ja, sind sie wirklich. Wenn man den Drehzahlbegrenzer rausgenommen hat, der hat ja da so ein kleines Fliehgewicht im Verteilerfinger, der dreht ja gar nicht rausgenommen oder zugeklebt mit einem Stück Plastik. Und dann drehte der richtig hoch und dann irgendwann Südseite Alpen, wenn es bergab ging, auf einmal gab es einen Knall, Zylinder 3 gefressen und puh, das war's dann. Und der ist dann wirklich richtig rausgeflogen oder was? Je nachdem, was gerade passierte. Entweder streckte er ein Beinchen raus, also hat dann ein Kurbelgehäuse durchschlagen oder ging einfach fest, blockierte, alles stand und die Kiste drehte sich dann in der Kurve, weil hinten natürlich die Räder standen. Ne? Ach so, ja klar, scheiße, ja. Ja, naja, und was macht man dann? Ich wusste Gott sei Dank um diese Problematik und habe mich ein bisschen gezügelt. Ja. Also bergab musste man jetzt wirklich nicht mit gestrecktem Bein und versuchen im vierten Gang dann die 135 zu erreichen. Ne. Das geht? Nee. Ach so, ja, bergab. Naja, also der drehte dann eben voll hoch, nicht? Ja. Also voll aus. Ohne Drehzahlbegrenzer drehte der so lange, bis er eben buchstäblich abriss. Ne. Aber gut, dafür war so ein VW-Bus natürlich auch nicht geeignet. Ne. Ja, heutzutage fährst du damit auf Treffen und gemütlich mit 60 km/h über die Landstraße. Ja. Und wenn die neue Bundesregierung da ist, wird es nicht mehr lange dauern. Dann ist es sowieso vorbei mit der Vollgasholzerei und dann kann man sich wieder mit so milde motorisierten Autos auch abfinden. Gemütlich. Endlich wieder gemütlich reisen. Andreas Kessler, vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.